Hast du schon gehört? Eine Schülerin von der Realschule will bei uns ein einwöchiges Schnupperpraktikum machen. Oh je, das bedeutet wieder mehr Arbeit. Findest du? Praktikanten können uns doch auch Arbeit abnehmen.